Einer, der viel mit den Klängen des E-Bows experimentierte, war Daniel Ash, Gitarrist der englischen Band Bauhaus. Nachdem sich die Gruppe mit ihrem extrem düster Image Mitte der 80er auflöste, gründete Ash Tones on Tail. Hier trat er selbst als Sänger auf und gerade der E-Bow wurde zu seinem Soundmarkenzeichen. Besonders gut hört man das auf dem folgenden Stück. Hier lagert er einzelne mit dem E-Bow gespielte Töne übereinander und erzeugt so sehr interessante Flächenklänge. Hören wir Tones on Tail von ihrer CD Night Music mit The Rain.